Vierzehntens. Das Volk Israel muss sein Bestreben auf jene hohe Machtstufe richten, von welcher aus die Ehre und Achtung ausgehen. Das wirksamste Mittel, dies zu erreichen, liegt darin, sich an allen industriellen und Finanzoperationen und Handelsunternehmungen zu beteiligen, wobei man sich nur davor hüten muss, dass man nicht der Gefahr der gerichtlichen Verfolgung infolge einer Falle oder Verführung ausgesetzt werde. Man muss daher bei der Wahl der Art der Spekulation jene Schlauheit und jenen Takt anwenden, welcher einem für Handelsgeschäfte schon angeboren ist. Wir dürfen in nichts zurückbleiben, was uns eine hervorragende Stellung in der Gesellschaft sichern könnte. Philosophie, Medizin, Jus und politische Ökonomie, mit einem Worte alle Zweige der Wissenschaft, Kunst und Literatur sind ein weites Feld, wo uns der erfolgreiche Ernte bringen und unsere Anlagen in das rechte Licht stellen kann. 15. Diese Zuneigung ist von der Spekulation unzertrennlich. So wird die Produktion einer musikalischen Komposition, mag sie noch so schwach sein, uns den besten Anlass bieten, einen Juden, welcher der Schöpfer derselben ist, emporzuheben und sein Haupt mit der Glorie des Ruhmes zu umgeben. Belangen die Medizin und Philosophie, so müssen auch diese einen Teil unserer geistigen Güter bilden. 16. Der Arzt ist in die intimsten Familiengeheimnisse eingeweiht und hat solcherart die Gesundheit und das Leben unserer Feinde, der Christen, in seinen Händen. 17. Wir müssen darauf bedacht sein, die ehelichen Verbindungen zwischen Juden und Christen zu fördern, denn das jüdische Volk kann dadurch, ohne dass es zu Schaden käme, nur gewinnen. Die Einführung einer gewissen Menge unreinen Blutes in unsere von Gott auserwählte Nation kann nämlich die letztere nicht vernichten, und unsere Töchter erlangen durch diese Ehen die Verbindung mit Familien, welche Macht und Einfluss besitzen. Im Tauschwege für unser Geld gewinnen wir natürlich Einfluss auf unsere Umgebung. Die Freundschaft mit den Christen wird uns nicht von dem Wege abwendig machen, welchen wir uns vorgezeichnet haben. Im Gegenteil, ein Teil unserer Geschicklichkeit wird aus uns ihre Gebieter machen. 18. Es wäre zu wünschen, dass sich die Israeliten enthalten, Frauen ihrer heiligen Religion als Mätressen zu sich zu nehmen, und ist zu empfehlen, dass sie für diese Aufgabe eine christliche Jungfrau finden. 19. Von großer Bedeutung wäre es, das Sakrament der Ehe bloß durch eine einfache zivile Zeremonie zu vollziehen, denn dann würden sich die christlichen Frauen auf unsere Seite schlagen. 20. Ist das Gold die Hauptmacht auf Erden, so wird die zweite Stelle gewiss von der Presse eingenommen. Denn was vermag diese ohne das Erstere? Da das oben erwähnte ohne Hilfe der Presse nicht durchzuführen ist, erscheint es unumgänglich notwendig, dass sich die Leitung der Zeitschriften in den Händen unserer Leute befinde. 21. Der Reichtum und die Gewandtheit, die Mittel zu wählen, um sich verkäuflich im Großen geneigt zu machen, werden uns zu Herren der öffentlichen Meinung machen und die Massen in unsere Macht ausliefern. 22. Werden wir in dieser Weise Schritt für Schritt beharrlich vorwärts schreiten, so werden wir die Christen zurückdrängen und ihren Einfluss vernichten. Wir werden der Welt vorschreiben, was in derselben Ehre und Vertrauen genießen, was missachtet werden soll. Vielleicht werden sich gegen uns einzelne Individuen erheben und uns mit Beschimpfungen und Flüchen überschütten, aber die unwissenden und nachgiebigen Massen werden sich unser annehmen und für uns Partei nehmen. Wenn wir einmal unbeschränkte Herren der Presse geworden sind, wird es uns leicht möglich sein, die bestehenden Begriffe von Ehre, Tugend, Charakter abzuändern und der geheiligten Institution der Familie, welche bisher sakrosankt war, die erste Wunde zu schlagen und ihre Vernichtung zu Ende zu führen. Wir können dann den Glauben an das Vertrauen in alles, was unsere Feinde, die Christen, bisher erhob, ausmerzen, und nachdem wir uns aus den Leidenschaften die erforderliche Waffe geschmiedet haben, wird es möglich sein, allem, was bisher geehrt und geachtet war, den Krieg zu erklären. 23. Jedes Kind Israels muss einen jeden Punkt dieser richtigen Grundsätze auffassen, bewahren und durchschauen. So wird unsere Macht zu einem Riesenbaum emporwachsen und seine Äste werden Früchte tragen, nämlich Reichtum, Nutzen und Einfluss. Das wird den Ersatz bilden für das schreckliche Schicksal, welches Israel durch lange Jahrhunderte erduldet hat. Tut einer von den unseren einen Schritt nach vorwärts, so muss ihm ein anderer sogleich nachfolgen. Gerät er auf Abwege, so muss ihm einer von den Stammesgenossen helfen. Wird ein Jude vor Gericht gestellt, so erscheint es notwendig, dass seine Nächsten sich seiner annehmen und ihm Hilfe gewähren, aber nur dann, wenn er nach den Vorschriften gelebt hat, welche Israel so lange beobachtet hatte. 24. Unser Volk hält die religiösen Gebräuche unserer Urväter getreu ein. 25. Unser Interesse erheischt es, dass wir für die sozialen Tagesfragen Verständnis zeigen, insbesondere für jene, welche die Verbesserung der Verhältnisse der arbeitenden Klassen anstreben. In Wahrheit muss aber unsere Mühe darauf abzielen, dass wir uns dieser Seite der öffentlichen Meinung bemächtigen und ihr ihre Bahnen vorzeichnen. 26. Die Verblendung der Massen und ihre Geneigtheit, sich durch pathetische Phrasen einnehmen zu lassen, machen uns diese zu einer leicht zu gewinnenden Beute, verschaffen uns in ihrem Kreise Popularität und Vertrauen. Wir finden leicht unter unseren Leuten solche, welche ihre erkünstelten Gefühle in eine solche Beredsamkeit leiden können, wie aufrichtige Christen ihre wahrhaftige Begeisterung. 27. Es ist notwendig, so viel als möglich das Proletariat den Juden zugeneigt zu erhalten und dasselbe jenen unterzuordnen, welche über Geld verfügen. Wir werden es zu Revolutionen und Umstürzen drängen und eine jede ähnliche Katastrophe wird uns in unseren Bestrebungen dem einzigen Ziele näher bringen, dem Ziele auf Erden zu herrschen, wie unserem Vater Abraham verheißen ward. Eine Probe aus den Flugschriften in jüdischen Krallen. Bemerkung des Interpellanten: Wir meinen, dass selbst die feurigste Rede gegen die Juden nicht imstande ist, unserem Volke die Augen so zu öffnen, wie diese Rede eines seiner Glaubensgenossen darüber bekehrenden Rabbiners, wie sich das Judentum benehmen soll, um die Goyim in seine Macht zu bekommen. Diese Rede wird dem Leser so manches erklären. Unter anderem wird ihm vielleicht auch klar werden, warum gewisse Parteien in der Nation so zäh an den Juden festhalten. Das, was wir dem böhmischen Volke über die Juden sagen, erhält hier Bestätigung aus dem kompetentesten Munde eines jüdischen Rabbiners, und zwar nicht eines von den geringsten. Wien, 5. März 1901, Bresnowski.